Good morning, good morning, good morning, friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Freunde. I have the most incredible present for you today. Ich habe heute das unglaublichste Geschenk für dich. Daniel is back. Daniel ist zurück. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? He survived Europe and Europe survived him. Er überlebte Europa und Europa überlebte ihn. And some of you have now met him in Europe and love him even more. Und einige von euch haben ihn getroffen. Und ihr liebt ihn noch mehr. But Alini translated well too. Alini hat auch gut übersetzt. But Daniel is Daniel. Aber Daniel ist Daniel. Nobody is like him. Niemand ist wie er. So anyhow, I'm going to refresh your mind a little bit. Ich erfrische ein wenig deine Gedanken, deinen Verstand. Because that's something that we constantly need to do. Denn das ist etwas, das wir laufend tun müssen. We always have to remind ourselves about what happened at the cross. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was am Kreuz geschah. So easily our mind gets drifted away. Unsere Gedanken, unser Verstand schweift so leicht ab. So I will not become tired to speak about the cross. Ich werde nicht müde, über das Kreuz zu sprechen. But this series is about the last Adam. Aber diese Serie ist über den letzten Adam. One of the things that happened through the cross. Eines der Dinge, die durch das Kreuz geschah. You know, the longer I walk with Jesus and study the Bible, je länger ich mit Jesus gehe und die Bibel studiere, the more I realize, desto mehr realisiere ich, that even I myself have understood so little about the cross. Dass sogar ich so wenig über das Kreuz verstanden habe. Now I think I've understood and comprehended the new covenant. Ich dachte, dass ich den neuen Bund verstanden und begriffen habe. But I keep discovering how deep it really is. Aber ich entdecke immer wieder, wie tief es wirklich ist. So I'm going to read a scripture from 1 Corinthians chapter 15. Ich lese eine Schriftstelle in 1. Korinther 15. So we read from verse 45 to verse 48. Wir lesen vom Vers 45 bis zum Vers 48. So look what Paul says. Schau, was Paulus sagt. He says, and so it is written, the first man, Adam, became a living being. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. The last Adam became a life-giving spirit. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. However, the spiritual is not first, but the natural. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche. And afterward, the spiritual. Dann das Geistliche. The first man was of the earth, made of dust. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. But the second man is the Lord from heaven. Der zweite Mensch vom Himmel. As was the man of dust, so also are those who are made of dust. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. And as is the heavenly man, so are also those who are heavenly. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. And as we have borne the image of the man of dust, und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so we shall also bear the image of the heavenly man. So werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. You know, in this scripture there are so many deep spiritual truths. In dieser Schriftstelle sind so viele geistliche tiefe Wahrheiten. You know, we have to grab them in our heart and apply them. Wir müssen diese in unserem Herzen erfassen und sie anwenden. You know, look what the Passion Bible translates about a part of this. Schau, wie die Passion Bibel einige Stellen übersetzt. You know, here is what it says in verse 48. In Vers 48 steht Folgendes. The first man, the first one made from dust, has a race of people just like him. Der erste, der aus Staub gemacht ist, hat ein Volk, das ihm gleicht. So what happened? Was geschah? Everybody after Adam was just like Adam. Jeder nach Adam war genauso wie Adam. He was a sinful being with a sinful nature. Er war ein sündiges Wesen mit einer sündigen Natur. Man out of dust, man with no eternal life. Mensch aus Staub, Mensch ohne ewiges Leben. And then Paul continues to say this. Und dann sagt Paulus weiter. The one sent from heaven has a race. Beautiful. Oh, this gives me the goosebumps. Has a race of heavenly people who are just like him. Der vom Himmel Gesandte hat ein Geschlecht von Menschen im Himmel, die ihm ähnlich sind. Das macht mir Hühnerhaut. Through the cross, Jesus birthed a new race. Durch das Kreuz gebar Jesus eine neue Rasse. We are that new race. Wir sind diese neue Rasse. Like the heavenly man Jesus Christ. Wie der himmlische Mensch Jesus Christus. Do you know, yesterday I talked to a friend of mine. Gestern sprach ich mit einem Freund. And we sat in the car and we talked. Wir saßen im Auto und sprachen. And he said, Reinhard, there's a scripture that's been burning in my heart for many months. Er sagte, Reinhard, eine Schriftstelle brennt schon seit vielen Monaten in meinem Herzen. And when he shared with me and quoted the Bible verse, als er diese mit mir teilte und den Vers zitierte, I said to him, for about 4 or 5 years, this has actually been burning in my heart too. Sagte ich zu ihm, seit 4 bis 5 Jahren brannte dieser Vers auch in meinem Herz. The whole creation eagerly waits for the manifestation of the sons of God. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. All the world around you waits for you and I to manifest ourselves as the heavenly man. Die ganze Welt um dich herum wartet, dass du und ich uns als den himmlischen Menschen offenbaren. My friend, listen to me. Mein Freund, hör mir zu. We must stop limiting the new covenant to a better life. Wir müssen aufhören, den neuen Bund auf ein besseres Leben zu beschränken. These things are side effects. They are not the purpose. Diese Dinge sind Begleiterscheinungen. Sie sind nicht der Zweck, das Ziel. Prosperity, divine health, enjoying life are side effects of the new covenant. Wohlstand, göttliche Gesundheit und das Leben genießen sind Nebeneffekte vom neuen Bund. Do you know what is the purpose? Weißt du, was das Ziel ist? Jesus creating a new race just like him who will show his goodness on the earth. Jesus erschafft eine neue Rasse, die ihm gleicht, die seine Güte auf dieser Erde sichtbar macht. That's the whole purpose. Das ist das ganze Ziel. You are part of this new race just like Jesus. Du bist Teil dieser neuen Rasse wie Jesus. Look what Paul says in the Passion translation in verse 49. Schau, was Paulus in der Passion Übersetzung im Vers 49 sagt. Once we carried the likeness of the man of dust, which is Adam. Einst trugen wir das Bild des Menschen aus Staub. Das war Adam. So you and me did that. Du und ich taten dies. You and me lived like sinners. Wir lebten wie Sünder. Some of us lived like better sinners and others lived like worse sinners. Einige von uns lebten als bessere Sünder und einige von uns lebten als schlimmere Sünder. But we lived like Adam. Wir lebten wie Adam. Just living for the things of this earth. Wir lebten einfach für die Dinge dieser Welt. And look what he says. Schau, was er sagt. But now let us carry the likeness of the man of heaven. Jetzt aber wollen wir das Bild des Menschen aus dem Himmel tragen. You know, I feel this is the challenge that Paul is saying to us. Ich fühle, dass dies die Herausforderung ist, die Paulus uns sagt. The cross has created a new race. Behave like the new race. Das Kreuz hat eine neue Rasse geschaffen. Verhalte dich wie diese neue Rasse. If we would only understand who we are, wenn wir nur verstehen würden, wer wir sind, we would walk like a new race. Würden wir wie eine neue Rasse leben. Do you know, this burns in my heart. Weißt du, das brennt mir im Herzen. And I'm thankful that God is doing this all over the world. Und ich bin dankbar, dass Gott dies auf der ganzen Welt macht. We will change this world for our beloved Jesus. Wir werden diese Welt für unseren geliebten Jesus verändern. See you tomorrow. Sehe dich morgen.